Die Bezeichnung für Migrantinnen, und deshalb habe ich sozusagen nochmal aufgelistet, wie die Migration in Deutschland eigentlich bezeichnet wurde, ist, das sind nicht nur Worte, sondern tatsächlich drücken sich dahinter politische Verhältnisse im Migrationsregime aus. Und diese politischen Verhältnisse haben zwei Gesichter. Einerseits sind sie vom Staat, der Bundesrepublik und heute natürlich von europäischen Regulationsstellen ganz stark, das war in den 70er Jahren eben noch sehr stark national organisiert, und europäischen Grenzregimebehörden, ja, wie Frontex, militarisierten Grenzregimebehörden bestimmt. Und definitiv haben wir es in diesem Migrationsregime mit einer sehr starken Staatsgewalt zu tun, die Migration verhindert und behindern möchte oder zumindest regulieren versucht. Aber diese politischen Verhältnisse haben auch eine andere, zweite Seite der Medaille, und zwar jenseits des Staates, die aus den vielfältigen politischen Bewegungen, Grenzüberschreitungen von Migrantinnen und Migranten bestehen. Aus ihren Kämpfen, aus ihren Solidaritäten, aus ihren Selbstorganisierungen, aus dem Wissen, das wir hier zum Beispiel in diesen Räumen produzieren, aus den Analysen, aus informellen sozialen Netzwerken, aber auch aus formellen Vereinen, die wir mittlerweile tatsächlich gegründet haben und die es vorher nicht gab. Migrationspolitik ist also umkämpft. Ja, das möchte ich betonen. Unsere konkreten Praktiken als auch Visionen vom Zusammenleben und Arbeiten in einer gleichberechtigten sozialen Migrationsgesellschaft sind immer wieder Teil dieser Migrationspolitik und sie sind Teil von unseren Kämpfen und dem, was wir eben erreichen möchten, erringen möchten. Und wie wir am Beispiel des Erfolgs der AfD heute sehen können, sind diese politischen Visionen und die Kämpfe eben auch tatsächlich eine Bedrohung, weil sie die Gesellschaft nicht so lassen, wie sie ist, sondern wir migrantisieren diese Gesellschaft. Und das ist die Bedrohung, worauf der neue Rechtsrutsch in der Gesellschaft eben gerade sehr stark anspielt. Es ist der Kampf gegen die Migrantisierung, gegen die Internationalisierung, ja, gegen uns de facto und das, was wir auch erreicht haben. In diesen unterschiedlichen Bezeichnungsweisen des Staates und den dahinterliegenden Ausländerpolitiken gibt es einen zweiten sehr wichtigen Punkt für mich, den ich auch kurz betonen möchte. Und gestern hat ja eine Freundin auch schon darauf aufmerksam gemacht und uns darum gebeten, uns selber, also unseren Raum und unsere Zusammensetzung selber nochmal intersektional zu befragen. Und diese unterschiedlichen Befragungsbezeichnungsweisen drücken ja auch schon aus, dass wir eigentlich nicht von einem Kollektiv Migration sprechen können, sondern wir sind selber eben, wir kommen aus unterschiedlichen Perspektiven, wir haben unterschiedliche Migrationserfahrungen, wir sind unterschiedlich von verschiedenen Rassismen betroffen. Und das, was wir hier, das heißt, das Kollektiv Migration gibt es nicht. Aber was wir eben versuchen, ist, ein Kollektiv Migration zu schaffen. Und zwar durch unsere Kämpfe, durch unsere unterschiedlichen Kämpfe und durch Räume, so wie diesen Raum. Und möglicherweise, ganz sicher, war meine Migrationserfahrung als Arbeiterkind im Ruhrgebiet in Westdeutschland eine andere als Peggys, als schwarze Frau in der DDR. Und wir werden darüber auch noch später diskutieren. Aber dennoch verbinden wir uns, dennoch stellen wir eben Solidarisierungen her. Für uns als migrantische Kinder, die damals in Deutschland aufgewachsen sind, wo Migrantinnen schlichtweg nicht willkommen waren und Brandanschläge auf deren Wohnhäuser ausgeübt wurden, waren tatsächlich, wir haben gelesen Malcolm X, wir haben gelesen Angela Davis, wir haben uns mit den Rassismusanalysen der Black Power Bewegung in den USA beschäftigt. Und das waren sozusagen Versuche, die Erfahrungen von migrantischen Jugendlichen und den Rassismus in den 90er Jahren zu verstehen und gegen ihn eben auch ein Wissen zu produzieren. Jetzt kommen wir zu den 90er Jahren und jetzt kommen wir zur rassistischen Gewalt in den 90er Jahren, womit wir sozusagen auch direkt in der Thematik dieses Panels sind. Die So, also wir beginnen sozusagen jetzt an der Stelle auch mit der Diskussion, was ist in den 90er Jahren passiert. Die 90er Jahren waren eine sehr, sehr bestimmte Phase und eine sehr dunkle Phase mit Brandanschlägen, mit rassistischer Gewalt und Morden und mit einem systematischen Staatsversagen. Tatsächlich hat sich danach ein gesellschaftlich mehrheitsfähig gewordener Rassismus auch de facto durchgesetzt, auch institutionell durchgesetzt, und zwar mit der Abschaffung etwa des Asylrechts 1993, 2 Jahre nach dem ersten Brandanschlag, nach dem ersten tödlichen Brandanschlag in Hoyerswerda. 1 Jahr später der Übergriff in Rostock-Lichtenhagen, worüber wir auch gestern schon gesprochen haben. Später folgte der Brandanschlag in Mölln, in dem 3 Frauen ermordet wurden, ein Brandanschlag, der 1992 in Westdeutschland stattfindet und nicht in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Brandanschlag passiert 1 Jahr später in Solingen. Das Schlimme und das, was man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen kann, ist, nach dem Brandanschlag in Mölln, also 92, hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, die CDU, er wurde zur Trauerfeier, es gab viele Demonstrationen, die sich dann damals gegründet haben, es gab eine Migrantinnen und Migranten und solidarische Freundinnen haben sich organisiert, Lichterketten wurden organisiert, die Familien wurden betreut, und das Markante, was sozusagen für den Rassismus und die Bundesrepublik, also die Verbindung zwischen Rassismus, gesellschaftlichem Rassismus, Alltagsrassismus und der Migrationspolitik deutlich wurde, ist die Aussage des Bundeskanzlers Helmut Kohl, der damals seinen Vertreter Norbert Blüm geschickt hatte zur Trauerfeier nach Mölln, mit der Ansage, dass er keinen Beileidstourismus jetzt sozusagen im Zuge der Brandanschläge haben möchte. Das heißt, der Bundeskanzler der Republik geht nicht zur Trauerfeier. Ja, und das waren die 90er Jahre. Es gibt Anschläge auf Migrantinnen und die Politik steht sozusagen davor, dass in der Zeit umstrittene Asylgesetz im Zuge der Brandanschläge durch eine Verkehrung der Opfer-Täter-Problematik abzuschaffen. Und die Argumentation mit der de facto Abschaffung des Asylrechts 93 lautet tatsächlich, es sind zu viele Ausländer, das können wir nicht mehr aufrechterhalten in der Gesellschaft. Das ist gesellschaftlich nicht mehr tragbar. Ja, also die Täter-Opfer-Problematik, die in den 80er und 90er Jahren wurde verdreht. Ähnlich wie wir es heute in der rechtspopulistischen Diskursen erleben. Ja. Die 90er Jahre waren aber auch eben die Jahre, wo sich viele migrantische Selbstorganisationen gegründet haben, wo viele migrantische Kämpfe sich konstituiert haben. Und wir können sagen, dass in den 90er Jahren haben wir tatsächlich angefangen, klar über Rassismus zu sprechen. Das, was bis dahin hauptsächlich als Ausländerfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit debattiert wurde, wurde durch die Kämpfe und durch eine kollektive Analyse in den 90er Jahren als Rassismus bezeichnet. Und auch in dem Zusammenhang war es wieder sehr wichtig, dass also transnationale Diskussionen waren wichtig. Man hat auch dort wieder Debatten, Rassismusdebatten aus England aufgenommen. Man hat das Wissen der afroamerikanischen antirassistischen Bewegung in den USA aufgenommen, versucht sozusagen auch über eine Integration der Debatten um Antisemitismus hier eine Analyse zu entwickeln, die eben den Erfahrungen der Migrationsgesellschaft entsprechen würde. Es gibt noch 2 Einwände, die ich gerne formulieren möchte, und zwar, obwohl diese Anschläge in den 90er Jahren in West- als auch in Ostdeutschland stattgefunden haben, ist es sehr, und das ist das linke Narrativ, dass wir sozusagen sagen, dass die 90er Jahre einen Durchschlag gebracht haben, was die Entwicklung des Rassismus angeht. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, Aisha hat ja gerade schon den Selbstmord von Samira Ertan 1982 in Hamburg genannt. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Rassismus weder ein ostdeutsches Problem war, sondern genauso in Westdeutschland stattgefunden hat und seine Basis eben auch in Westdeutschland hatte. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Rassismus schon sehr viel früher und auch tödliche Übergriffe schon sehr viel früher in den 80er Jahren nämlich schon stattgefunden haben. Und diese 80er Jahren sind im Gegensatz zu den 90er Jahren noch immer stumm. Das heißt, dazu müssen wir eigentlich anfangen, auch zu arbeiten, ungeklärte Übergriffe heute nochmal zu thematisieren und nochmal zu gucken, genau, nochmal zu gucken, wie sich der Rassismus gegen Migrantinnen in den 80er Jahren eigentlich hin zu den 90er Jahren entwickelt hat. Und Aurora wird eben nochmal versuchen, ne, soweit ich verstanden habe, ist der NSU-Komplex ja auch in dem Zusammenhang für die 90er Jahre wichtig, weil die Täter des NSUs sozialisiert waren in den 90er Jahren und den Rassismus als auch die Politik, die Migrationspolitik in den 90er Jahren sozusagen auch erfahren haben, um darauf aufbauend auch die rassistischen Morde aus den 90er Jahren in die 2000er Jahre zu übertragen und sie in veränderter Weise fortzusetzen. So viel von mir zu Westdeutschland und zu den Erfahrungen der Gastarbeiterinnen und den Auseinandersetzungen. Peggy, von dir würde ich jetzt gerne wissen, wie der Rassismus eigentlich in einem internationalistischen und antifaschistischen Staat wie der DDR ausgesehen hat und wie es ihn überhaupt geben konnte und was ihr als schwarze Feministinnen damals an Kämpfen aufgebaut habt und wie ihr euch organisiert habt. Ja, vielen Dank. Jetzt kam natürlich schon ein bisschen auch die Schwere zurück von so einer Erfahrung. Ich versuche das auch noch mal ein bisschen noch einzubetten in einen vielleicht auch empowernden Mode. Ich hoffe, es gelingt mir. Als ich gefragt wurde, hier daran teilzunehmen und vor allem auch inhaltlich teilzunehmen, habe ich auch erstmal kurz überlegt, was ich eigentlich dazu zu sagen hätte. Natürlich kann ich eine historische Perspektive auf das Thema Rassismus in der DDR bringen, aber ich selbst bin eigentlich von Arnstadt nach Berlin migriert und das ist mein Migrationshintergrund, nicht mehr. Ich muss das so ganz klar sagen, du hattest ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir verschiedentlich positioniert sind, verschiedentliche Kämpfe haben, verschiedene Biografien in uns eingeschrieben sind und vielleicht auch sogar was Unterschiedliches mit Deutschland visionieren. Ich kann nur sagen, ein Teil meiner kollektiv eingebetteten Kämpfe ist auch, dieses unsägliche Migrationshintergrund loszuwerden, weil es uns weiterhin markiert und das im Übrigen bis in die dritte beziehungsweise vierte Generation hinein und halt nicht alle, ne? Also wir sind unterschiedlich eingebettet in Privilegien beziehungsweise auch die Zugänge, die wir nicht haben zu Privilegien. Ich habe den Zugang des Privilegs zum Privileg der Staatsbürgerschaft und bin aber dennoch markiert mit Migrationshintergrund, was eigentlich komplett absurd ist. Und es hält uns fest in dieser gesellschaftlichen Verortung von oder einer gesellschaftlichen Definition von einem Wir und Ihr, wobei wir hier das Ihr ist. Und das lehne ich ab. Also so viel dazu. Ich werde natürlich niemanden die Selbstdefinition absprechen, aber ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, dass viele auch unserer kämpferischen Begriffe, die wichtig sind in einem Moment der Zeit, dass wir die auch immer wieder hinterfragen, anpassen und schauen, wie unsere Vision aussehen wird. Und unsere eingebettete Vision, die im schwarzen Feminismus sich gründet, ist von einer diversen, pluralen Gesellschaft. Und eine diverse, plurale Gesellschaft, die von Eigendefinitionen lebt und die vorzugsweise von allen. Denn alles, was der Migrationshintergrund in meiner Fremdpositionierung macht, ist, dass er sagt, was weißes Deutschland bedeutet. Also so viel eingangs. Dann habe ich aber natürlich auch nachgedacht und dachte, den Titel finde ich super, als ich nach Deutschland kam, weil auch als queere, schwarze, deutsche Feministin ich doch mit aller Labelung und aller Markierung eine Antwort finden muss und ich sogar die Zeit genau bestimmen kann, als ich nach Deutschland kam. Und das war für mich halt die Wendezeit, in der ich dann in eines sich vereinigtes Deutschland gekommen bin. Und dabei sehr viel in dem Moment über meine eigene Positionierung gelernt habe. Ich würde sagen, dass ich beide meiner Coming-outs erst dann vermöglicht gefunden habe, nämlich als ich in eine größere feministische schwarze Community kommen konnte. Und beide meine Coming-outs sind einmal mein queeres Coming-out und mein schwarzes Coming-out. Also auch mein Schwarzsein ist ein Coming-out, denn das hatte für mich in der DDR keine Sprachzugänge gehabt. Also natürlich haben wir Worte gehabt, genauso wie in Westdeutschland vorzugsweise rassistische Worte, aber für eine Selbstpositionierung, für eine sehr powervolle Selbstpositionierung habe ich ein schwarzes Kollektiv gebraucht, was ich dann nach der Wende gefunden habe. Ich bin aufgewachsen mit den antikolonialen schwarzen Befreiungsbewegungen international und vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr, das müssen andere beurteilen, als im Westen, aber auf alle Fälle ein Stückchen anders und vor allem ein Stückchen international solidarischer. Ich bin aufgewachsen mit der Kampagne Free Angela Davis und den Postkarten, die wir geschrieben haben für Angela Davis ins Gefängnis. Ich hatte das Glück und die Freude, Angela Davis vor einigen Jahren persönlich kennenzulernen. Und wir haben darüber gesprochen, dass auch eines meiner Kärtchen da vielleicht bei ihr angekommen ist. Sie hat aber auf alle Fälle darüber gesprochen, wie wichtig das zum Beispiel war für sie. Und das hat sie gesagt, noch bevor sie meine Biografie kannte, in ihrem Vortrag damals, weil es etwas mit einer Sichtbarkeit auch zu tun hatte, dass besonders die Karten, die säckeweise zu ihr in die Zelle gekommen sind, ihr gezeigt haben, dass sie eine Sichtbarkeit hat, auch international. Ich komme aus so einem Staat, der das wichtig fand, antikoloniale, schwarze Befreiungsbewegungen zu pushen, zu unterstützen, ihnen eine Sichtbarkeit zu geben. Später und immer wieder intensiver natürlich auch Free Nelson Mandela als Bewegung. Es gab bei uns Literatur sehr viel schneller in Übersetzung als in der BRD. Nicht umsonst sind viele Wessis zu uns rübergekommen und haben ihr zwangsumgetauschtes Geld sofort in die Buchläden getragen und unsere Bücher aufgekauft. Unsere guten Übersetzungen. Mein erstes identitäres Angebot habe ich im Prinzip über das Buch von Alex Haley, Roots, Wurzeln, bekommen, was ich mit 13 Jahren im Badezimmer meiner Großeltern im Neubaublock, das war das einzige Zimmer, in dem nicht die Musik vom Krug zum grünen Kranze lief, verschlungen habe in den Winterferien. Das war das erste Mal, dass ich gelesen habe, also freiwillig ein Buch gelesen habe, weil mir vorher alles nichts gesagt hat. Also die typischen Jugendbücher, die in der DDR hießen wie Frank und Irene oder Frank der Kapitän. Das sind echte Titel, ihr könnt das nachschlagen. Meine Oma hat sich immer Sorgen gemacht und dachte, das Kind liest nicht. Was ist falsch? Später habe ich Literatur studiert. Und Roots, Wurzeln, habe ich verschlungen, diese 500 Seiten, und habe verstanden, dass ich eingebettet bin in eine transnationale Geschichte und habe natürlich keines dieser Worte sagen können, aber ich habe da was gefühlt. Also das war im Prinzip zeigt oder soll für mich einmal das Spektrum zeigen, das ich in der DDR erlebt habe. Auf der einen Seite eine große Sprachlosigkeit, wenig sprachliche Angebote, was sich auch in dem Alltagsrassismus gezeigt hat, nämlich, dass es auch dafür keine Sprache gab. Der Rassismus, das gab es im Westen in den 80er Jahren, das hat man ja in der Tagesschau gesehen, ne? Das hat uns dann nach der Tagesschau auch Herr Karl Eduard von Schnitzler dargeboten im Schwarzen Kanal, wie furchtbar die BRD war. Was wir aber erlebt haben, das konnte nicht versprachlicht werden. Und insofern konnte ich auch ein positives Verständnis von Schwarzsein wenig versprachlichen. Auf der anderen Seite wiederum eine internationale Einbettung der DDR, die noch einmal ganz anders zu neuen Nationalstaaten in Asien oder Afrika standen, die zu der Black Power und Black Panther Bewegung in den USA solidarisch standen, die zu antikolonialen Kämpfen in Lateinamerika solidarisch standen und die unter anderem auch ein VertragsarbeiterInnenprogramm aufgesetzt haben und was alles super toll klang, aber natürlich nicht wahr. Und auch das konnte man dann wiederum nicht versprachlichen. In diesem Spektrum hat sich die DDR positioniert als ein weißes, eigentlich westlich-europäisches Land, was Rassismus beflissentlich ausgelagert hat, nämlich in die BRD. Und die BRD im Übrigen war da sehr komplizenhaft und hat das sehr gerne auch angenommen. Das hat sie nicht weiter gestört. Ne? Damit konnte man halt, aber die haben sich sehr gut arrangiert und haben sich gegenseitig das zugeschoben. So dieses, ja, schmutzige, kommunistische konnte man dadurch ganz locker ablehnen. Ne? Ja, wir sind demokratisch, da kommt auch ein bisschen Rassismus mit, aber dafür sind wir nicht schmutzig kommunistisch. Und die DDR konnte sagen, diesen widerlichen Rassismus, damit haben wir nichts zu tun, aber wir sind kommunistisch.